Fernsehen und in 1 Live. Mailt uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Live. Domian. So, liebe Leute, sogar in der ersten Mainacht sind wir für euch da. Ich freue mich, dass ihr auch da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Freie Themennacht heute 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Über was habt ihr Lust, euch mit mir zu unterhalten? Übrigens, gestern hatten wir ja eine flammende Rede gehört von der ersten Anruferin zum Thema veganes Leben. Mich würde interessieren, eine Gegenmeinung, jemand, der das ganz anders sieht oder ziemlich blödsinnig findet. Also wer da eine andere Position hat, das würde mich interessieren, dann meldet euch 0800 220 50 50, aber ansonsten freie und offene Themenrunde heute. Und die erste Anruferin ist Elif, 20. Guten Morgen. Hallo. Eine Frau. Genau. Ja, eine Frau, die mit einer Freisprechanlage spricht. Stimmt das? Jetzt nicht mehr. Ja, ich bitte darum. Ja, okay, gut. So, meine Liebe, um was geht's? Ja, und zwar bin ich Moslem. Ja. Meine Eltern sind streng religiös. Ja. Und ich darf nicht so leben, wie ich möchte, also mich dem westlichen Leben anpassen. Mhm. Auf was musst du denn, da sind wir bei unserem Thema von gestern, auf was musst du denn verzichten? Auf rausgehen, auf anziehen, auf Liebe. Auf rausgehen, auf anziehen, auf Liebe, das ist ja schon gravierend. Das heißt, du darfst nicht so rausgehen, wie du möchtest? Nein, ich muss ab einer bestimmten Uhrzeit wieder zu Hause sein. Wohin darfst du denn rausgehen, wenn du rausgehst? Zur Stadt, aber in die Stadt oder zu Cousinen, aber mehr auch nicht, ne? Also Disco mit Jungs ist nicht drin? Nein, auf keinen Fall. Warst du überhaupt schon mal in deinem Leben in einer Disco? Nein. Noch nie? Nee. Das heißt, jeden Abend bist du dann im Prinzip zu Hause oder eben bei den Cousinen? Genau. Auf Anziehen musst du verzichten. Was meinst du genau damit? Also jetzt mit kurzen Klamotten, mit freizügigen Klamotten, da haben meine Eltern großes Problem mit. Mhm. Wie freizügig darfst du dich denn anziehen? Also ich sag mal, ein T-Shirt ist jetzt nicht schlimm oder so. Oder eine Hose, was bis zu den Knien geht, aber mehr auch nicht. Also ein Rock oder ein Minirock oder sowas, einen kurzen Rock? Nee, das geht gar nicht. Auf keinen Fall. Musst du Kopftuch tragen? Nein, das muss ich nicht. Ja. So. Und jetzt hast du noch etwas gesagt. Du musst auf Liebe verzichten. Was genau meinst du damit? Also ich bin, wie gesagt, Moslem. Und mein Freund ist nicht aus meiner Religion. Ist nicht aus deiner Religion? Ist nicht aus meiner Religion, nein. Woher kommt er? Der kommt auch aus Deutschland. Aus Deutschland und ist wahrscheinlich christlich erzogen worden. Nee, er ist Kurde. Ach so, verstehe, okay. Also er ist Jeside und ich bin Moslem. Ah ja, okay. Jeside, vielleicht sagst du mal kurz, was das ist, genau, ein paar Sätze. Es ist halt ein Kurde. An was glaubt dein Freund denn? An Gott und an Engel. Na gut, aber ist das eine Form des christlichen Glaubens? So ähnlich, ja. Und das unterscheidet sich natürlich dann zu deinem Glauben? Genau. So, okay. Mhm. Ja, aber immerhin hast du einen Freund. Auf was musst du denn da verzichten? Meine Eltern akzeptieren das nicht, also würden das nicht akzeptieren, die wissen das ja gar nicht. Ach so, eine heimliche Verbindung ist das. Eine heimliche Liebe, jo. also die wissen das nicht und... Wie lange seid ihr schon zusammen? Seit einem Monat. Ach, ein Monat erst? Ein Monat erst, ja, ganz frisch. Der wievielte Freund ist das? Der wievielte? Mhm. Der zweite. Der zweite. Und der erste war natürlich auch heimlich. Der erste, das war damals in der Gesamtschule. War auch ein Türke, aber hat nicht lange gehalten. Und das, da wussten meine Eltern aber Bescheid. Und da war das für die auch okay? Da war das für die okay, weil er Moslem war. Ja, wenn du kaum rausgehen darfst, wie und wo triffst du dich denn mit deinem Freund? Meistens sage ich dann immer, dass ich mit Cousinen unterwegs bin. Mhm. Und dann treffen wir uns meistens draußen halt an Ecken, wo uns keiner sieht. Ne? Also müssen dann halt ganz versteckt uns treffen. Mhm. Und ja, halt aufpassen. Ne? Jetzt möchte ich dich was ganz Intimes fragen. Bitte. Du musst das nicht beantworten, aber ich frage es ganz einfach mal. Hast du schon mit einem Mann geschlafen? Nein, das habe ich noch nicht. Nun hast du einen Freund. Irgendwann kommt ja vielleicht dieses Thema auch auf. Wie wirst du reagieren, wenn er das wünscht? Ich sag mal so, ich bin hier in Deutschland aufgewachsen und meiner Meinung nach muss man sich irgendwo doch schon integrieren. Und wenn es soweit kommt, dann, ich kann jetzt nicht sagen, ob ich es machen würde oder nicht, aber ich kann es jetzt auch nicht ausschließen, ne? Ja. So, dahinter stehen die strengen und strengen gläubigen Eltern. Ja. Was denkst du über deine Eltern, dass sie dich so einschränken? Du bist hier geboren, du kennst hier die westliche Welt und du hast wahrscheinlich auch viele auch christlich stämmige Freunde und bist hier integriert. Was denkst du über deine Eltern, dass sie dich so einschränken? Ich finde das überhaupt nicht gut, weil man steht da halt zwischen zwei Stühlen. Ne? Mhm, absolut. Man hat da einmal dieses westliche Leben und die wollen ja auch, dass wir zur Schule gehen und was Gutes machen und was aus unserem Leben machen, aber dann wieder auf der anderen Seite dieses streng Gläubige, du musst in der Religion bleiben, du musst jemanden heiraten, der aus einer Religion ist, finde ich dann doch wieder absurd. Ne? Mhm. Gibt es denn Diskussionen und Gespräche darüber? Hatten wir jetzt schon öfters geführt, aber die führen immer ans Leere. Was würden denn deine Eltern sagen, wenn du jetzt ganz offensiv vorgehen würdest und sagst, passt mal auf, ich liebe euch, ich respektiere auch eure Religion. Bist du übrigens auch eine muslimisch gläubige Frau? Ich. Oder ist es dir eher egal? Also ich würde jetzt nicht sagen, ich bin überhaupt gar nicht religiös. Mhm. Aber so krass jetzt nun wieder auch nicht mehr. Also, okay, also wenn du jetzt deinen Eltern offensiv sagen würdest, passt mal auf, ich achte euch, dass ihr das so denkt, aber ich möchte anders leben. Hier, ich habe einen Freund. Was würden die sagen? Also, und der Freund ist cool. Die würden es nicht akzeptieren, aber wie würden die? Die würden das nicht akzeptieren, nein. Was würden die denn dann machen mit dir? Ja, halt auf mich einreden, dass das gar nicht geht, dass ich das so schnell wie möglich beenden soll. Und wenn du es nicht beenden würdest? Ja, dann, das weiß ich nicht. Also ich denke, dass es dann halt doch zu etwas größeren Problem kommen würde. Ne? Also so weit, also, dass sie dich, ich meine, solche Geschichten habe ich ja auch schon gehört. Glaubst du, deine Eltern würden dich verstoßen? Wenn ich jetzt meine Eltern für meine Liebe aufgeben würde. Wenn du jetzt sagen würdest, ich will meine Liebe leben. Genau, da würden meine Eltern den Kontakt zu mir abbrechen. Das ist doch eine schlimme Situation. Ja, auf jeden Fall. Ich gehe davon aus, dass du noch Geschwister hast. Ich habe Geschwister, jo. Jüngere, ältere? Sie sind alle älter wie ich. Ich bin die Jüngste. Ah, du bist die Jüngste. Und wie viele Geschwister sind das? Wir sind 8 Kinder. 8 Kinder, okay. Hast du denn da vielleicht einen Verbündeten oder denken die auch so wie deine Eltern? Nee, also ich habe eine Cousine, die weiß davon Bescheid, aber mit meinen Geschwistern habe ich noch nie darüber geredet. Haben denn deine Geschwister sich bisher immer komplett angepasst, so wie die Eltern das wollten? So wie, ja genau, wie meine Eltern das wollten. Also bist du die junge und kleine Rebellin? Ja, kann man so sagen. Aber du wirst ja irgendwann vor dem Problem stehen. Du hast einen Freund, der ist anders, glaube ich, als deine Eltern. Du triffst dich jetzt heimlich mit dem irgendwo, was ja auch kein Zustand auf Dauer ist. Wie soll das weitergehen? Ja, das frage ich mich auch manchmal. Gute Frage. Mhm. Nee, ja, irgendwann wird der Zeitpunkt kommen, wo ich den dann halt doch sagen muss. Oder, ne? Lebst du da bleibt mir ja keine andere Wahl. Ja. Du lebst ja noch im Haus deiner oder in der Wohnung deiner Eltern. Genau. Was machst du beruflich? Ich bin gerade in der Ausbildung. Aha, also wäre ja vielleicht ein guter Emanzipationsschritt, wenn du die Ausbildung beendet hast, dass du dir eine eigene Wohnung... Ja, ich bin auch schon fast fertig. Ja, siehst du. Und dann könntest du dir ja eine eigene Wohnung nehmen und dann bist du ja schon ein Stück freier. Das dürfte ich nicht. Ich darf nicht ausziehen, bevor ich nicht verheiratet bin. Nein, wirklich? Ja, ehrlich. Das ist ja was ich sehr schade finde, weil eigentlich finde ich meiner Meinung nach muss man seine Erfahrung machen und lernen, auf eigenen Beinen zu stehen und Elif, nicht gleich heiraten und dann ins kalte Wasser gehen. Ja, das finde ich ganz, bin ich ganz auf deiner Seite und finde das auch eigentlich ein Unding, dass deine Eltern dich da quasi einsperren in der Wohnung. Haben die denn schon jemanden für dich ausgeguckt, den du heiraten sollst? Das jetzt noch nicht, aber das man hört dann ab und zu mal, ne, wie wär's dann mit dem oder ich kenne da noch den und den und aber. Also das tut mir wirklich sehr leid für dich und für viele andere junge Menschen, die so zwischen den beiden Kulturen hängen, weil ihr wollt euch ja integrieren, ihr seid hier in dieser Gesellschaft aufgewachsen und ihr könnt's nicht und steckt in diesem wahnsinnigen Zwiespalt zwischen Tradition, Familie und euren Bedürfnissen. Genau. Ich kann dir nur sagen, ich sag das immer den jungen muslimisch-stämmigen Leuten oder wer auch immer hier anruft, macht euer Ding, lebt euer Leben, achtet eure Eltern, aber unterwerft euch den Eltern nicht. Da haben das ist immer so eine Sache, ne? Ja, also man möchte halt die Eltern nicht verletzen oder verlieren oder ausgestoßen werden. Ja, weil, aber man vergisst ja dabei, dass die Eltern euch oder dich verletzen, indem sie dir Man muss viel einstecken, ne? Man muss sehr viel einstecken. Ja, sie bestimmen ja komplett über dein Leben. Guck mal, die Vorstellung, du darfst nicht mal aus, du bist dann bald 21 Jahre alt und du darfst nicht eine eigene Wohnung haben. Das ist doch ein Unding, ist das doch. Ja, stimmt. Also sehr viel Verzicht. Sehr musst viel du üben, Verzicht, ja. Und das wird noch ein langer Kampf werden, bis du so ein bisschen Eigenständigkeit dir errungen hast, glaube ich. Ja, und ich hoffe auch, dass es sich irgendwann mal ändern tut. Ja, aber ich glaube, da musst du ein bisschen helfen. So, von alleine wird das nicht kommen. Nee. Liebe Elif, dann wünsche ich dir bei diesem schwierigen Ringen mit der Familie und mit den Eltern alles Gute, dass ihr euch einigt. Danke. Das ist natürlich das Schönste, wenn man sich einig ist. Man will ja keinen Streit und keine Zwietracht haben. Aber da müssen halt beide Seiten ein bisschen aufeinander zugehen. Eben deine Eltern auch. Bin ich auch der Meinung. Ja. Danke, dass du uns offen von deinem Leben erzählt hast und alles Gute wünsche ich dir. Danke, dass ich dabei sein durfte. Sehr gerne. Alles Gute. Tschüss. Alles Gute. Ciao. Tschüss. Ihr Lieben, heute ist etwas sehr Spektakuläres passiert. Mein großartiger Sender, der Westdeutsche Rundfunk in Köln, hat mir doch tatsächlich einen neuen Stuhl spendiert. Ihr kennt ja das leidliche Desaster mit dem quietschenden Stuhl. Ich kann den jetzt gar nicht hier in die Kamera heben. Kann man den ein bisschen sehen? Ja, ein bisschen kann man ihn sehen für die Radiozuhörer. Es ist ein profaner Schreibtischstuhl oder sowas, so ein kleiner. Aber er ist wunderbar und er quietscht nicht mehr. Und ich sitze wirklich wie ein Eins hier. Also vielen, vielen Dank. Das haben die Kollegen sehr schnell arrangiert, weil das Quietschen, nachdem ich ja mit dem Ölkännchen hier durch die Redaktion gelaufen bin, hat man dann Konsequenzen gezogen. Ja, vielen Dank. So muss es sein. Hier ist Brigitte. Brigitte ist 62. Guten Morgen, Brigitte. Hallo. Brigitte, schön, dass du da bist. Und was geht's bei dir? Es ging gestern um Verzicht, als ich mich gemeldet habe. Und ich habe verzichtet auf die Möglichkeit, eine politische Karriere zu machen. Oh. In welcher Partei? Damals in der CDU. Was heißt damals? Wann war so die Zeit, wo du hättest loslegen können? In der Wende. Ich war im Sprecherrat des Neuen Forums. Ah, du kommst aus den neuen Bundesländern. Ich komme aus einer der Landeshauptstädte der neuen Bundesländer. Im Neuen Forum, ja. Ja, war da für die Organisation als Bezirkes zuständig und habe da kräftig mitgearbeitet und habe mich natürlich wie viele andere ziemlich verschlossen. Also warst du quasi so die Riege, zu der damals auch Angela Merkel gehört hat? Jein. Also von der Generation... Angela Merkel kommt aus dem demokratischen Aufbruch. Das ist eine ganz andere... Das ist mir schon klar. Ich meine nur so von den Aktivisten her. Ihr seid ungefähr ein Jahrgang und So ungefähr. Und sie hat damals auch in der Zeit angefangen, dann hättest du auch angefangen können. Aber das neue Forum, hilf mir mal auf die Sprünge, ist das neue Forum nicht aufgegangen in den Grünen? Nein, überhaupt nicht. In der CDU? Nein, das Problem war, das neue Forum war eine Gruppe von Bürgern, die einfach die Schnauze voll hatten, um das jetzt von der DDR oder was? Nicht von der DDR, das war ja genau das Problem. Die meisten haben ja, sagen wir, Träume gelebt. Mhm. Wenn ich jetzt an den Weiß und an andere denke, die waren ja nur mit sich beschäftigt, aber nicht mit den Belangen der Leute selbst. Und die Leute haben dann ein anderes Tempo aufgelegt und haben dann, wie soll ich sagen, etwas anderes gewollt als die Vordenker, die zum Teil auch wahnsinnig mutig waren. Was wollte denn das neue Forum? Welche politische Richtung? Ja, das ist ja genau das Problem. Es gab keine bestimmte politische Richtung außer dagegen. Das gegen natürlich die Stasi, gegen diese Unterdrückung, diese Bevormundung. Ja. Aber es war nichts, was vorschrieb, sagen wir sind jetzt links. Es war eigentlich alles. Es war ein Sammelbecken. Wart ihr denn für die Wiedervereinigung? Am Anfang nicht unbedingt. Mhm. Aber ich eigentlich ja. Aber du sagtest gerade, als ich fragte, aus welcher Partei, und da sagtest du CDU. Bist du denn später in die CDU dann gegangen? Nein, ich war vorher in der CDU, weil das die einzig oppositionelle Gruppe war, in der man sein konnte, wenn man... In der Ost-CDU. Ne? In der Ost-CDU. Genau, das müssen wir jetzt klären, sonst kommen wir durcheinander. Genau, in der Ost-CDU. Ah ja, verstehe. Mhm. Und ich wurde dann eingeladen nach Bonn. Bin dann es ist immer alles nur Zufall gewesen. Mhm. Ich war am richtigen Ort zur richtigen Zeit in der hinteren Etage einer Einladung in Berlin und wurde dann angesprochen, ob ich Lust hätte, da hinzukommen. Man bekam mit, dass ich in der CDU war, was, wie gesagt, ein reines Zufallsprodukt war. Ich habe ein Berufsverbot und mir hatte ein Kollege gesagt, wenn es ganz hart wird, musst du in die CDU eintreten, damit die dir nicht sagen können, du musst in die SED oder dich anpassen können, da kannst du sagen, ich bin 10 Minuten vorher eingetreten. Ja, ja. Das war ein Schutz. Was war während deiner aktiven Zeit im neuen Forum dein größter Auftritt? Oh, das war eine große Demonstration, da habe ich eine Rede gehalten, ich habe mehr hinter den Kulissen auch gearbeitet. Mhm. Also mehrere Reden gehalten. Ja. Und in der Kirche. Aber wir hatten ja alle Angst. Du musst einfach dazu sagen, wir konnten ja gar nicht richtig frei sprechen. Wir sind jetzt immer noch in der DDR, ne? Das ist schon Wende. Also wenn du jetzt vor einer Versammlung von 50 Leuten sprichst, haben wir Herzklopfen gekriegt. Mhm. Wir konnten uns nicht unbedingt frei artikulieren. Und ich habe dann vor einer Demonstration, die im Fernsehen übertragen wurde, gesprochen und ich habe Angst gehabt, der Widerhall der Worte, das Echo, was auf der Straße war. Also das war aber nicht mehr die Angst vor der Stasi, sondern die Angst einfach vor der Masse der Menschen. Oder? Vielleicht auch vor der eigenen Courage. Ja, verstehe. Nicht. Aber noch eine Verständnisfrage. Wenn du in der Ost-CDU warst, wieso bist du dann nicht später in die West-CDU dann übergewechselt? Ja, wir sind ja übergewechselt. Bloß die Leute vom neuen Forum wollten mich dann zwingen, aus der CDU auszutreten. Und da war ich wieder wütend, dass ich schon wieder gezwungen werden sollte. Mhm. Etwas zu tun. Ich meine, vielleicht wäre ich das von alleine, hätte ich das gemacht oder wie auch immer. Und ich war auch der Meinung, dass man in jeder Gruppe einiges verändern muss. Und man muss dazu sagen, in der CDU gab es natürlich auch ganz schlimme Leute. Also jetzt hast du gerade gesagt, ich habe verzichtet auf eine politische Karriere. Ganz konkret gefragt, warum hast du verzichtet? Zum Teil aus Dummheit, würde ich mal sagen, aus Angst. Man hatte mich, als ich nach Bonn fuhr, quasi zwangsverpflichtet, hier nicht irgendwas zu erklären. Und ich wurde dann eingeladen ins Bundeskanzleramt, habe mit Herrn Seiters Kaffee getrunken. Und die beiden anderen Damen, die mitkamen, waren Angela Merkel und die spätere Staatssekretärin im Gesundheitsministerium, die damals spätere Volkskammerpräsidentin. Es war schon kurios. Es war ein Würfelspiel manchmal. Also Dummheit, sagst du, war der Grund. Was heißt Dummheit? Ja, ich weil habe du dich einfach nicht... an Seiters gesagt, ich mag Herrn Kuchen nicht. Das ist nicht besonders klug. Ach so. Nee, das war nicht so. Ich glaube, Herr Seiters war damals Kanzleramtsminister. Ja, der Leiter ja, des Kanzleramtes. Und wenn man da sagt, ich mag Herrn Kohl nicht in der Zeit, war das natürlich kein gutes Entree für eine große Karriere. Aber weißt du, Brigitte, vielleicht bist du auch eine zu ehrliche Haut für die Politik. Ja. Man muss sich ja anpassen und man muss sich mehr oder weniger verbiegen, auch um nach ganz oben zu kommen. Manchmal. Richtig. Ich habe dann die Frauenunion mitgegründet, habe mich da sehr engagiert. Und hatte keine Ahnung, das will ich damit ausdrücken, dass die Chefin der Frauenunion automatisch Listenplatz 2 in der Landtagswahl kriegen muss. Hm. Und man hat mich dann einfach eine Stunde zu spät eingeladen zur Versammlung, dass man die Listenplätze bereits besetzt hat. Wir waren wirklich ziemlich blöd. Tricksereien, also ja, wir kannten dieses Prozedere überhaupt nicht. Haben euch da die Westfrauen über den Tisch gezogen? Nee, das waren die Ostmänner. Das waren die Ostmänner. Und Westmänner, die dann schnell Positionen haben wollten und Steigbügelhalter brauchten. Und ja, wir sind ja so nett. Und ja. Das heißt, holen sie sich mal oder irgend sowas. Du hast dich dann nach einer gewissen Zeit ganz aus der Politik zurückgezogen? Nein, ich habe ein Stipendium bekommen von der Adenauer Stiftung. Mhm. Und habe dann einen Crashkurs in Sachen Bundesrepublik durch ein Jurastudium gekriegt. Mhm. Und ja, also das, was ich geworden bin, habe ich durch dieses immense Lernen. Was bist du denn geworden? Ich habe das Studium nicht beenden können durch persönliche Umstände. Ich war alleinstehend mit 3 Kindern, das war schon sehr schwer. Aber was hast du denn beruflich dann getan? Ich habe dann... wie soll ich sagen, ich bin beruflich dahingehend gescheitert, dass ich das Studium zwar sogenannt fertig hatte, aber ich bin in die Kampagne gegangen für dieses Staatsexamen und bin da familiär in eine Konfliktsituation gekommen, wo mich mein nicht mehr Ehemann zusammengeschlagen hat. Ich lag im Krankenhaus und ich habe das nicht verkraftet. Aber dennoch nochmal die Frage, was hast du beruflich dann später gemacht? Ja, ich habe dann ich habe dann erstmal um die Anerkennung als Stasi-Opfer gekämpft, mhm. weil ich ja von irgendwas leben musste. Mhm. Und wenn du innerhalb von kurzer Zeit dein Studium nicht fertig warst, dann entziehen sie dir das Leistungsstipendium. Das ist normal und das ist ja auch richtig. Ich mach mal nochmal. Als Stasi-Opfer hätte ich, wenn ich rechtzeitig die Anerkennung bekommen hätte, hätte ich das Studium beenden können. Okay, aber ich mache jetzt nochmal den vierten Versuch. Du hast ja beruflich dann irgendwann irgendwas gemacht. Was hast du gemacht? Ich habe dann ein altes Haus ausgebaut mit einem Freund, den ich dann kennengelernt habe. Wir haben uns zusammengeschmissen und ich habe quasi die Bauleitung gemacht. Na, was ganz Solides. Mein Beruf. Brigitte, denkst du manchmal, wenn du im Fernsehen Frau Merkel siehst, ich könnte vielleicht jetzt irgendwie so an ihrer Seite Ministerin in Bonn, in Berlin sein? Nein. Also ich muss ehrlich sagen, wenn dann in einem wesentlich anderen Glied, wenn ich die Frau sehe und das jetzt voller Hochachtung über das Arbeitspensum, also ich weiß nicht, ob ich das schaffen würde. Mhm. Das muss ich einfach dazu sagen. Jetzt völlig egal, ob die Entscheidung A oder B richtig oder falsch ist, aber du hast diese immense Leistung. Ja, das ist natürlich Wahnsinn, das stimmt. Du hast sie ja damals nun persönlich auch kennengelernt. Ja. Hättest du damals geahnt, dass sie so einen Ehrgeiz hat und so weit es schafft nach oben? Nein. Also ich muss dazu sagen, sie hat immer sehr gut zuhören können. Mhm. Sie war immer sehr, sehr überlegt und sie hat auch sehr gut Gesprächsführung beherrscht. Das kann sie heute noch, glaube ich. Ja, aber das war damals schon absolut da und diese Gabe hatten wir nicht, weil wir dazu nicht ausgebildet waren. Ich verstehe. Liebe Brigitte, danke, dass du uns angerufen hast. Verzicht auf eine politische Karriere, aber vielleicht war es für dich, deine Psyche, deine Seele sogar sehr gut. Du konntest jetzt einen anderen Weg gehen, vielleicht den geraderen Weg. Alles Gute wünsche ich dir von Herzen. Danke. Tschüss. Tschüss. Tschüss, ciao. Nun will ich damit nicht sagen, dass alle Politiker krumm und schief sind, aber ich glaube schon, dass wenn man in diese Position hinein will, schon von sehr starkem Charakter sein muss, um ein guter Mensch zu bleiben. Das glaube ich schon. Hier ist Wolfgang. Wolfgang ist 70. Guten Morgen, Wolfgang. Hallo, guten Morgen, Domian. Lieber Wolfgang, zu welchem Thema rufst du an? Ich rufe zu dem Thema vegane Ernährung an. Ah, dann gehe ich davon aus, dass du ein Kritiker oder ein Gegner bist. Naja, ich denke, man muss das von der naturwissenschaftlichen Seite her sehen. Ja. Und kann nicht sich auf eine Ideologie festlegen. Warst du oder bist du Naturwissenschaftler? Ja, ich bin Biologe von Haus auf. Ah ja, okay, dann ist es ja schon mal fundiert alles. Naja, soweit ich auf dem Laufenden bin, klar. Ja. Also, was denkst du über vegane Ernährung? Ich einfach mal damit anfangen, dass ich sage, man muss sich den Verdauungstrakt anschauen. Und dann weiß man eigentlich, welche Art von Ernährung für das jeweilige Lebewesen die richtige Ernährung sein muss, weil es ja so aussieht, dass der Verdauungstrakt eigentlich widerspiegelt, welche Nahrung zerteilt, zerkleinert und dann genutzt werden kann. Dann schauen wir uns mal den Verdauungstrakt des Menschen an. Ist er ausgelegt oder will er Fleisch? Ja. Ja. Der ist ganz eindeutig auf Mischkost angelegt. Weil wenn man zum Beispiel sich Tiere anschaut, und das ist das, wo die vegane Ideologie halt falsch liegt, wenn man sich das anschaut, dann sieht man, dass alle Tiere, die Gras zum Beispiel fressen, eine Art Gärkammer haben. Ob das nun Kühe sind mit der mehrkammerigen Verdauung oder ob das jetzt Pferde sind mit dem Dickdarm, der dann, dass die pflanzliche Nahrung dann zerkleinert bzw. verwertet. Du hast natürlich, da sieht man dran, die fressen eigentlich nicht das Gras. Ja, diese Gärkammer hat die Veganerin natürlich nicht. Nee, und deswegen ist der Mensch auch eigentlich nicht für pflanzliche Ernährung geeignet. Jetzt hatten wir gestern schon ein Gespräch, ein bisschen Streit oder es waren Fragen offen geblieben. Darf man Kinder oder Säuglinge vegan ernähren? Nein, das ist zum Beispiel die größte Schande aus meiner Sicht, dass also die Eltern dann die Kinder zu solcher, ich will mal sagen, falschen Kost einfach zwingen können. Das ist eigentlich Kindesmisshandlung. Genauso wie es zum Beispiel Tierquälerei ist, wenn man dann Hunde oder Katzen, die ja Räuber sind, mit irgendwelchen pflanzlichen Nahrungen versorgen will und glaubt, dass die dann da gut mit leben können. Ja, du hast recht. Es geht, bei manchen geht es so weit, dass sie tatsächlich ihre Tiere auch versuchen, dann entsprechend zu ernähren. Ja, richtig. Ja. Also das ist natürlich irgendwo gegen die Natur. Und wenn man mal schaut, was die Pflanzenfresser wirklich fressen, dann sieht man ja, dass es nicht das Gras ist, das sie jetzt zu sich nehmen oder die Blätter. Man könnte eine Kuh zum Beispiel auch mit Zeitungspapier ernähren. Ja. Da gibt es auch entsprechende Untersuchungen dazu. Weil nämlich die Bakterien, die in dem Darm, in den Gärkammern drin sind, dann eigentlich dieses ganze zellulose Material verarbeiten. Ja. Und weil dann die darauf wachsenden Bakterien und die Einzeller, die tierischen und pflanzlichen Einzeller auch, dann von der Kuh oder von dem Pferd oder von dem Pflanzenfresser dann verdaut werden. Mhm. Das heißt also, sie ernähren sich nicht direkt von dem, was sie fressen, sondern das wird sozusagen erstmal durch die Bakterien zersetzt. Ich verstehe, Wolfgang. Wir wollen es nicht zu wissenschaftlich machen. Mhm. Ich meine, die Leute, die Vegetarier und Veganer sind, haben ja sehr gute und einleuchtende Gründe, nämlich zum einen sich damit gegen die Massentierhaltung zu stellen und zum anderen sprechen sie, was ja auch löblich ist, vor dem Respekt anderen Lebewesen gegenüber, dass man sie nicht töten sollte und essen sollte. Ja, da bin ich völlig auch der gleichen Meinung. Nur mit dem Unterschied, dass wir eben in unserer Gesellschaft arbeitsteilig das geklärt haben. Und wenn wir da was dran ändern wollen, was ich für sinnvoll halte, dann müssten wir da ansetzen, dass der Gesetzgeber erstmal die bereits bestehenden Gesetze forciert und auch wirklich dafür sorgt, dass die eingehalten werden. Dann wäre schon mal sehr viel geholfen. Du meinst eingehalten werden, dass die Tiere würdiger behandelt werden. Genau, ja, richtig. Genau. Und dann müsste als zweiter Schritt müsste man dann hingehen und sagen, jetzt müssen wir auch die Haltungsbedingungen noch wieder verbessern. Ja. Dann würde, denke ich, wirklich was geleistet werden können. Aber solange der Gesetzgeber den großen Massentierhaltungen, den Operationsbetrieb genehmigt und das auch lasch nur oder lax kontrolliert, wird das nie besser werden. Dann ist natürlich auch immer noch ein großes Argument, da haben wir gestern gar nicht drüber gesprochen, es ist ja auch teuer, sich vegan zu ernähren. Ich glaube, wenn man sehr wenig Geld hat oder Hartz-IV-Empfänger ist, ist das fast gar nicht leistbar, in einen Bioladen zu gehen und sich die ganzen tollen veganen Produkte zu kaufen. Das kann man ja gar nicht bezahlen. Naja, das wäre sicher ein anderer Aspekt. Das ist ein anderer Aspekt. Ja, ich denke, man kann es nicht an dem finanziellen Aspekt nur festmachen, sondern viel wichtiger ist eigentlich, ist der Mensch eigentlich angelegt dazu, sich nur aus pflanzlicher Ernährung zu ernähren, und das kann man ganz klar mit Nein beantworten. Und man weiß auch, hallo? Ja, ich habe es jetzt auch so verstanden, dass so dein Standpunkt ist und du keine ethischen Bedenken hast, Tiere zu essen, auch wenn sie aus einem biologischen Bauernhof kommen. Diese ethischen Bedenken hast du nicht. Nein, hätte ich nicht, weil das ist eben der Lauf der Natur. Man muss immer bedenken, der Mensch ist ja ein Teil der Natur. Mhm. Und wir denken uns immer als irgendwo darüber stehend. Wenn wir uns aber in dieser Kette sehen, dann sind wir eben einer von den großen Räubern, der jetzt auch irgendwo sich an den anderen Tieren ernährt, die eben in der Ordnung unter ihm stehen. Also jetzt und das sieht man überall im Tierreich, und deswegen finde ich, ist das völlig normal und natürlich. Ja. Und deswegen ist alles andere, was da an Ideologie so drumherum gebaut wird, einfach nur Ideologie. Ja. Gut, jetzt haben wir zwei ganz klare gegensätzliche Standpunkte gehört. Gestern die erste Anruferin und jetzt Wolfgang. Ich danke dir, dass du das so begründet hast und deinen Standpunkt erläutert hast und angerufen hast. Vielen Dank, Wolfgang. Ja, bitteschön, gern geschehen. Alles Gute, tschüss. Ja, danke dir auch. Tschüss. 1.32 Uhr, morgen ist ja Feiertag. Da sind wir nicht da und dann kommt das Wochenende. Deshalb möchte ich euch jetzt schon mal hinweisen auf unser Thema. Nächste Woche, in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, heißt unser Thema Vergebung. Und ich möchte gerne nächste Woche, in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, mit Leuten sprechen, die etwas eigentlich Unverzeihliches vergeben haben. Also habt ihr zum Beispiel schlimmste Gewalt erfahren? Ist jemand aus eurem Umfeld ermordet worden? Oder ist euer Leben, euer eigenes Leben durch die Schuld eines anderen zerstört worden, aber ihr sagt trotzdem, ich vergebe dem Täter? Habt ihr in eurem Leben schon einen solchen Schritt gemacht, dass ihr sagt, ich vergebe etwas eigentlich Unverzeihliches? Wenn ihr mit mir darüber sprechen wollt, über das große Thema Vergebung, dann meldet euch da bitte per Mail oder ruft nächste Woche während und vor der Sendung an. Das Thema nächste Woche in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ist Vergebung. Und hier ist Ramona. Ramona ist 55. Guten Morgen, Ramona. Hallo, guten Morgen. Guten Morgen, Ramona. Guten Morgen. Was ist dein Thema? Mein Sohn ist getötet worden im letzten Jahr. Wie ist das gekommen? Was ist passiert? Er ist von seiner Ex-Freundin mit 27 Messerstichen erstochen worden. Von der Ex-Freundin? Mhm. Das heißt, zum Tatzeitpunkt waren die nicht mehr zusammen? Nein, waren nicht mehr zusammen. Was ist da genau passiert vor der Tat? Weiß man darüber etwas? Ich weiß nur, dass sie nochmal Kontakt zu ihm aufgenommen hat. Den Freitag zuvor, am 25.11. ist er getötet worden, und an dem Freitag zuvor hat sie nochmal Kontakt zu ihm aufgenommen. Wie lange waren die denn getrennt gewesen? Von 2. Oktober 2013 haben sie sich getrennt. Was ist dann genau an dem Tattag passiert? Wo hat sie ihn getötet? Es passiert in der Schwanenteichanlage, bei uns in Mittweida. Das habe ich nie verstanden. In Mittweida. Ja. Bei Chemnitz, eine kleine Stadt. Mhm. In einer öffentlichen Parkanlage. Wie ist denn dein Sohn in diese Parkanlage gekommen? War das ein Zufall oder hat sie ihn dahin? Sie hat ihn hingefahren. Sie hat ihn dort hingefahren? Ja. Und warum die sich getroffen haben, weißt du nicht? Weiß ich nicht. Sie hatten hingelockt in die Anlage. Mhm. So, das war eine Parkanlage. Ja. Welche Uhrzeit war zur Tatzeit? So kurz vor 8. Abends? Ja. Mhm. War es da schon dunkel? Ja, na klar, im November. Im November, ja. Ja, war es schon dunkel. Und soweit du weißt, was kann man rekonstruieren? Was ist dann da geschehen? Na, sie hat ihn rübergelockt mit Drogen, weil sie waren beide drogenabhängig. Welche Drogen waren das? Ja, ich weiß nur von Christel und cool. Sämtlichen anderen Drogen, Haschisch und Gras und ja. Sämtlichen anderen Drogen, die es so gibt. Also Crystal Meth ist natürlich das Schlimmste. Crystal Meth, mhm. Ja. Dann hat sie ihn damit gelockt, wenn er auch ja. Drogen. Hat ihn mit Drogen. Mein Sohn wollte eigentlich nicht mehr das Haus verlassen, das weiß ich, mhm. weil er am nächsten Tag arbeiten gehen wollte. Er hatte Strafstunden abzuarbeiten. Waren denn die auch wegen ihr zustande gekommen sind. Waren denn da, wo sie ihn hingelockt hat, auch noch andere Leute? Also Komplizen von ihr? Da ist dann noch einer dazugekommen, der Mittäter von ihr, ihr neuer Freund. Wer hat denn... Sie hat es nicht alleine gemacht, sie hat es mit ihrem neuen Freund gemacht. Also beide haben zugestochen? Beide haben zugestochen. Das heißt, dein Sohn hatte gegen die beiden gar keine Chance? Nein. Warum hat die Ex das gemacht? Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Der Prozess kommt ja erst noch. Wie ging das dann weiter? Sie haben den Toten dort liegen lassen? Ja, ich weiß es nicht. Also Spaziergänger, eine Frau ging vorbei und hat ihn gefunden. Um wie viel Uhr? Sohn. Ja, wie lange ja, lag so dann? Kurz vor 8. Also die Spaziergänger hat ihn dann quasi unmittelbar und danach. Und hatte aber kein Telefon mit und da kamen zwei Jogger vorbei und die hat sie dann um Hilfe gebeten. War dann dein Sohn da schon verstorben? Ich denke mal schon. Hat man dir das gar nicht so genau alles erzählt? Ja, das werde ich erst noch erfahren, bestimmt in der Verhandlung. Mhm. Jetzt ist noch das Problem, mein Sohn hatte mit dieser Frau ein Kind. Mein Enkelkind. Wie lange waren die denn zusammen gewesen? Ungefähr 4 Jahre. Ach, so lange. Das heißt, du... Dreieinhalb bis 4 Jahre. Das heißt, du kennst diese Frau auch ziemlich gut. Ich kenne die Frau. Ich habe die in meiner Wohnung bewirtet. Hättest du ihr je so etwas zugetraut? Nee. Glaubst du, dass sie das im Zustand des Rauschgiftes gemacht Nein, hat? Nein, hat sie nicht, weil sie hat ihn ja im bewussten Zustand in die Anlagen rübergefahren mit ihrem eigenen Auto. Wie schnell war denn klar, dass sie zusammen mit ihrem neuen Partner, dass die beiden die Täter waren? 8 Wochen hat es gedauert. Ach, so lange hat es gedauert? Mhm. Ich hatte die Vermutung schon ganz früh. Ich hatte die eine Woche nach der Tat. Warum hattest du die Vermutung? Weil ich einen Tipp gekriegt habe von meinem Neffen. Der kam zu mir und hat gesagt, er hat eine Bekannte hier bei uns im Neubau wohnen und mein Sohn wurde gesehen am Tattag mit einer blonden Frau. Und das war sie? Ja, das war sie. Und dann hast du das der Polizei so gesagt? Ja, ich habe das dann meinem Anwalt schon gesagt, der am 3. Dezember bei mir war. Mhm. Und so ist man ihr dann auf die Spur gekommen? Ja, es hat sich dann aufgeklärt, weil sie ja auch noch jemanden die Tat per SMS angekündigt hat, dass sie meinen Sohn töten möchte. Das hat sie sogar jemandem angekündigt? Ja, und hat ihm dann auch noch geschrieben, als es passiert war, es ist vollbracht. Dahinter steckt ja ein ganz großer Hass. Haben die sich so im großen Streit getrennt voneinander? Ja, schon. Und es kommt auch von den Eltern der Frau her, die auch meinen Sohn gehasst haben, bis auf die, Bis aufs Letzte. Was hat denn dein Sohn in der letzten Zeit über seine Ex dir so erzählt? Er wollte Kontakt zu seiner Tochter haben. Was anderes weiß ich nicht. Er hat auch einen Prozess geführt noch im September, eine Umgangsklage gehabt. Das heißt, du Umgangsrecht für sein Kind. Ja. Und das wurde ihm verweigert, weil er eben Drogen genommen hat. Er wollte Drogenfreiheit nachweisen, ein halbes Jahr, und dann hätte er vielleicht Kontakt gekriegt. Das heißt, du hast zu deinem Enkelkind so gut wie keinen Kontakt? Seit 2013, am 30. September 2013 habe ich meine Enkeltochter das letzte Mal gesehen. Das Kind ist jetzt wie alt? Am 14.03. ist es 2 Jahre geworden. Was für eine Katastrophe in eurer Familie. Also mein Anwalt hat jetzt mir das Umgangsrecht eingeklagt. Und da kam aber jetzt von der Gegenseite die Behauptung, dass mein Sohn nicht der Vater ist. Na gut, das kann man ja klären. Ja, man kann das noch klären. Bist du allein oder noch mit dem Vater? Ich bin alleine. Okay. Ich habe meinen Sohn alleine großgezogen. Und das ist auch dein einziges Kind gewesen? Ein einziges Kind, ja. Wie geht es dir denn heute? Ja, man geht es nicht gut, aber ich habe mir überall Hilfe gesucht, wo ich kriegen konnte. Mhm. Ich bin in psychologischer Behandlung und habe mir auch Hilfe bei der Opferhilfe gesucht und beim Weißen Ring. Das ist sehr gut, ja. Was für Gefühle gehen in dir um, wenn du an die Täterin denkst? Hass, Hass, Hass. Hass. Mhm. Die hat mir meinen Sohn genommen, die hat mir meine Zukunft genommen. Mhm. Und die nimmt mir nur mein Enkelkind am Ende. Aber ich glaube, so weit kommt es nicht. Wie alt ist dein Sohn geworden? 28. Wie ging es? Am nächsten Tag nach der Beerdigung ist er 29 geworden. Hm. Das ist ein unfassbares Verbrechen. Mhm. Das ist ein unfassbares Verbrechen. Dein Sohn war auch drogenabhängig, hast du gerade gesagt. Ja, sie auch. Wie ging es ihm denn so in den letzten Monaten? Ganz schlecht, weil er nicht an sein Kind rangekommen ist. Hat er da auch noch Drogen konsumiert? Ja, eigentlich nicht so, aber weil sogar er auch nicht die Möglichkeiten hatte finanziell. Aber so richtig weg war er nicht davon? Nee, so richtig nicht, aber er wollte nur sein Kind, nur sein Kind. Lebte er noch bei dir? Nein, hat eine eigene Wohnung gehabt. Was hat er beruflich gemacht? Er hat keine Ausbildung. Wann wird der Prozess sein? Weiß man das schon? So ungefähr im August. Da wirst du dabei sein. Ja, sicher. Das heißt, da wirst du die Täterin sehen. Ja, ich werde sie vielleicht auch schon eher sehen, weil ich ja ein Umgangsrecht jetzt für mein Enkelkind einklage. Aber die Täterin ist doch sicherlich jetzt in Untersuchungshaft, oder? Die ist in U-Haft, ja. Mhm. Und wo ist jetzt das Kind? Das Kind ist bei den Eltern. Bei den anderen Oma. Was mir eigentlich auch unbegreiflich ist. Mhm. Hast du Angst? Ich habe Angst um mein Enkelkind, weil der Vater von ihr mein Sohn auch schon Körperverletzung zugefügt hat. Mhm. Und vor Gericht stand mit meinem Sohn und freigesprochen worden ist. Ach so, einen Vorlauf gab es sogar schon, ja, da, solche Erfahrungen. Ja, ja. Wenn du die ganze Familie von ihr. Wenn du an den Gerichtsbeginn oder den Gerichtstag denkst, was für Gefühle hast du da? Ich möchte alles wissen, alles ganz genau von hinten bis vorne. Ich stelle es mir sehr schwer für dich, wenn du sie vielleicht dann doch da zum ersten Mal siehst und ihr in die Augen schauen musst. Ich stelle es bestimmt eher wegen dem Umgangsprozess, da ist sie ja auch beteiligt. Mhm. Aber ich schätze mal, ja, ich bin sehr behindert, das kommt mir vielleicht da zum Vorteil. Vielleicht, ja. Na? Und immerhin habe ich meinen Anwalt an meiner Seite und der Opferhilfe von Chemnitz. Ich habe gerade so gedacht, während du das erzählt hast, Ramona, das ist ja so ungeheuerlich, was da passiert ist. Wie kann man da als Mutter überhaupt noch weiterleben? Ja, ich muss für mein Enkelkind weiterleben. Das ist eine gute Einstellung. Ich meinte die Frage auch in der Richtung, ja. Weil ich denke, da bricht ja alles in einem zusammen. Und man für mich ist alles weggebrochen. Meine ganze Zukunft ist weg. Mein ganzes Leben ist versaut. Du meinst, die Zukunft ist weg, weil dein Sohn dich natürlich begleiten sollte, auch wenn du älter... Im Alter, ne? Ich bin jetzt 56. Man wird ja älter und älter. Also, ich finde deine Einstellung sehr gut, dass du dich jetzt, du reißt dich ja richtig zusammen für das Kind. Danke. Das finde ich sehr toll. Der Schmerz ist unermesslich, glaube ich. Ist auch. Das kann sich gar kein Mensch vorstellen, so etwas. Ich bin froh, dass du gut eingebettet bist. Danke. Mit Hilfe. Dennoch möchte ich dir jetzt auch noch ein Gespräch mit meiner Psychologin anbieten. Möchtest du das? Danke, ja. Gerne. Das machen wir sehr gerne. Claudia ist das heute Danke. Nach. Vielen Dank. Ramona, ich wünsche dir von ganzem Herzen Kraft und Zuversicht. Domian, ich habe gehört, du hörst auf. Aber erst im nächsten Jahr. Ja, vielleicht kann ich dich nochmal sprechen. Sehr gerne. Jetzt legst du bitte auf und wir rufen dich gleich zurück. Die Claudia ruft dich zurück. Na, danke schön. Alles Gute, Ramona. Dankeschön. Tschüss. Ciao. So, die Tür geht auf und mein Redakteur Christian Wunderlich kommt rein und bringt mir Post. Ist das Post? Ja, dankeschön. Das sind Reaktionen auf unsere erste Anruferin, die Elif. Und ich lese hier, hallo Domian, ich würde gerne mal die normale Seite der türkischen Familie betonen. Ich bin, wie jede andere auch, ganz normal aufgewachsen, ohne Einschränkungen, was mein Leben angeht. Da bin ich auch nicht alleine. Leider hört sich das alles immer so an, als wäre es gang und gäbe, dass Frauen keine Freiheiten haben. Aber dies ist nicht so. Leider gibt es da natürlich Einzelfälle und durch solche Probleme hat die Gesellschaft leider ein falsches Bild von einer türkischen Familie. Ich musste das loswerden. Liebe Grüße, Emine. Das finde ich eine gute Stellungnahme, dass man das auch so ein bisschen gerade rückt. Vielen lieben Dank. Dann eine Reaktion zum Thema vegane Ernährung. Hallo liebe Domianer, man sollte nicht alles schwarz und weiß sehen. Ich halte mich ganz an den Speiseplan meines nahen Artverwandten, dem Schimpansen. Der ist auch Allesfresser, isst aber Fleisch nur in geringen Mengen, also einmal die Woche. Das wäre doch für den Menschen auch gut, also Fleisch essen, aber die Milch nicht trinken etc. Die Dosis bestimmt das Gift. Vielen Dank, sagt Jens. Ja, das finde ich auch wiederum, das entspricht auch ein bisschen so meiner Vorstellung. Alles in Maßen und hin und wieder mal so ein richtig geiles Steak, da darf man doch nicht gegen sein. Ich finde es zumindest, manchmal überkommt es mich, wirklich sehr selten, aber dann muss es einfach mal sein. Dann sage ich meinen Freunden, ich brauche jetzt Fleisch, und wenn ich das ganze Jahr vorher kein Fleisch gegessen habe. So, das waren Reaktionen und es geht gleich weiter mit Miriam. Miriam ist 32. Guten Morgen, Miriam. Hallo Domian, guten Abend. Guten Abend. Um was geht es bei dir? Ich hatte das große Glück in meinem Leben, den Mann meines Lebens kennenzulernen, die Liebe, die wahre Liebe, alles zu erleben, 3 Jahre lang. Es war zwar eine Fernbeziehung, aber es war einfach die Beziehung für mich und ich kann und konnte mir nichts anderes vorstellen. Ach, jetzt ist sie weg. Die Miriam, obwohl die Leitung hinaus steht und alles andere ist auch weg. Jetzt habe ich die böse Vermutung, dass wir hier einen Totalzusammenbruch haben. Oder? Frage ich in die Regie. Dann mache ich mal weiter mit Gudrun. Hallo Gudrun. Ja, hallo Domian. Jetzt bist du ganz unvorhergesehen rangekommen, weil ja irgendwie alles zusammengebrochen ist. Aber ich bin froh, dass wir beide miteinander sprechen können. Hoffentlich hält die Leitung auch. Und ich bin ganz aufgeregt. vor Millionen sprechen ist schon was. 66, ne? Sagte ich. Ja, bist du. Ja. Dann reden wir beide. Um was geht's, Gudrun? Ja, so, das geht darum, am Dienstag hatte eine Anruferin bei dir angerufen, ich glaube, sie wollte Sterbehilfe. Ist noch da? Ja, natürlich. Ja. Das war die schwer MS-kranke Frau, die plant, eventuell in 2 Jahren so ungefähr Sterbehilfe in Anspruch zu nehmen. Ja. Richtig. Mhm. Und da hast du gesagt, das gibt es in Deutschland nicht. Sie müsste in die Schweiz dann fahren. In Deutschland gibt es den Sterbehilfeverein Deutschland. Da bin ich selber drin, weil ich auch selber Betroffene bin. Das ist der ehemalige Verein oder von Herrn Kusch. Ja, nicht der ehemalige, der ist immer noch von Ja, aber der heißt jetzt, glaube ich, anders. Früher hieß euer Verein anders. Das weiß ich nicht. Der hieß Dr. Kusch Sterbeverein und jetzt, glaube ich, heißt der also, nur... Sterbehilfeverein Deutschland. Sterbehilfe Deutschland. Mhm. Die gibt es seit Jahren. Mhm. Und die machen Sterbehilfe hier in Deutschland. Haben alle Kriterien die gleichen wie auch die in der Schweiz, wie Exit und alles. Nur war dieser Sterbehilfeverein soweit ich mich erinnere, relativ umstritten hier in Deutschland, weil Herr Kusch ein Gerät erfunden habe oder hat, mittels dessen man jemanden töten kann. Ja, das ist ja bald Jahrzehnte her, nicht? Ja, aber so war das immer wieder in den Schlagzeilen und hat deshalb einen schlechten Ruf bekommen. Ja, aber mittlerweile ja nicht mehr. Also Herr Kusch ist immer noch bei euch? Herr Kusch ist auf jeden Fall. Also Herr Kusch, das muss man dazu sagen, ehemaliger Innen- oder Justizsenator in Hamburg gewesen und engagiert sich sehr in dieser Thematik. Es war am Anfang auch nicht so klar, ob er und die anderen Geld verdienen damit. Das ist aber, glaube ich, geklärt mittlerweile. Ja, das ist alles geklärt. Also die arbeiten nicht konventionell, wie das immer so schön heißt. Ne? Ja. Dann vielleicht ein paar grundsätzliche Fragen. Ihr arbeitet als Sterbehilfeorganisation in Deutschland? Ja, nicht ihr. Ich bin nur Mitglied. Ah, du bist nur Mitglied, okay. Ich bin nur Mitglied. Okay. Ja. Aber du kannst mir ein bisschen was erzählen darüber. Ja, weil ich auch in dem Verein bin. Ich habe auch im Facebook eine Gruppe gegründet, wo auch ich das ganze Leid, alles was noch ist, immer wieder präsentiert bekommen, nicht? Und das Schlimme ist, dass die Politiker jetzt dran wollen und diesen Sterbehilfeverein, der seit Jahren existiert, ganz legal, der auch dokumentiert alles und so weiter, der soll ja praktisch verboten werden, möglichst. Ja. Der Herr Gröhe ist da ganz scharf drauf. Ja, also man will, was ich wiederum auch gut finde, man will die Sterbehilfe nicht irgendwelchen Organisationen überlassen, so wie in der Schweiz auch Exit beispielsweise, sondern es gibt Tendenzen im Bundestag, angeführt von Herrn Hinze, und diese Tendenz unterstütze ich auch, dass die aktive Sterbehilfe oder der assistierte Suizid in ärztliche Hände gehört. Aktiv sowieso nicht. Nein, aber der assistierte Suizid, dass es in ärztliche Hand gehört und dass es im klinischen Bereich sogar angeboten werden sollte. Nee, so weit sind die noch gar nicht. Na, aber das ist der Entwurf. Aber lass uns nicht theoretisch über den Entwurf reden. Lass uns mal konkret reden. Welche Voraussetzungen musstest du erfüllen, um dort Mitglied zu werden? Ich musste erstmal, Mitglied kannst du so oder so werden. Grundsätzlich. Mhm. So, aber um Sterbehilfe auch zu bekommen, musste ich sämtliche Unterlagen beibringen, was ich habe, ärztliche Bescheinigungen, nicht alles, was vorweggelaufen ist. Mhm. Du musst da tierische Fragebögen ausfüllen und dann bekommst du, je nach Schwere, du bekommst Besuch eines Psychologen. Ja, was für eine Erkrankung hast du denn? Ich habe akut Krebs. Im Endstadium. Ja, das heißt, du bist austherapiert. Richtig. Du bist der klassische Fall, den man immer als Beispiel... Ja, ich bin nicht austherapiert. Ich mache gar nichts, weil es im Endstadium ist. Und du möchtest auch nichts mehr machen? Nein, ich möchte nämlich noch richtig schön leben, bis es mal soweit ist. Ja. Nur würde der Palliativmediziner dir sagen, dann kommen Sie zu uns. Wir steigern Ihre Lebensqualität, soweit es irgend möglich ist. Nee, kann er ja gar nicht. Indem man zum Beispiel... Ich nehme Schmerzmittel, ohne geht's nicht. Mhm. So. Du musstest ja bei dem Verein diese Unterlagen einreichen, die deinen Zustand quasi attestieren. Richtig. Mhm. Geht es dann weiter, wenn du den Zeitpunkt bestimmst und sagst, jetzt möchte ich es haben? Wie geht es dann? Das geht dann so weiter, dass einmal dann hast du erstmal ein sehr langes Gespräch mit einem Psychologen. Mhm. Und dann das Urteil des Psychologen entscheidet dann, bist du selber entscheidungsfähig und so weiter, ja? Ein Psychologe entscheidet das. Ja, ja. Mhm. Und so, und dann bekommst du die Zusage, das heißt grünes Licht, wie überall nennt man das, dass du Sterbehilfe bekommst, wenn es soweit ist. Wenn es dann soweit ist, wenn du sagst, du entscheidest das ja, das ist ja der Sinn der Sterbe, der aktiven Sterbehilfe, du entscheidest, jetzt ist es soweit. Was passiert dann? Dann kommt Sterbehilfe, kommt der Verein nach Hause zu dir, er leistet nur Hilfe im häuslichen Umfeld. Es ist auch ein Arzt dabei und du bekommst einen Cocktail zum Trinken. Also die bringen möglichst im Kreise der Familie, das ist ja immer denen am liebsten. Ja, also die bringen ein tödlich wirkendes Medikament mit. Richtig. Die stellen dir das Medikament hin. Ja. Und du musst das Medikament selbst zu dir nehmen. Ich muss es selber nehmen. Führ dann auch noch wieder ein langes Gespräch, ob ich es wirklich möchte. Du kannst auch zu jeder Zeit absagen. Du kannst auch Termine verschieben. Du kannst alles wirklich bis zur letzten Sekunde. Wenn du dieses Medikament zu dir genommen hast, befinden sich dann die dir das Medikament gereicht haben, noch im Raum? Jetzt fragst du mich was. Ich denke ja. Ich denke nein, weil sie sich genau dann strafbar machen würden. Ich glaube, sie werden es dir hinstellen und dann werden sie rausgehen. Der Arzt darf nicht dabei sein, nicht? Ja, es dürfen auch die anderen nicht dabei sein, weil es dann unterlassene Hilfeleistung wäre. Dann wird das auch nicht sein. Das habe ich ganz ehrlich gesagt noch gar nicht gefragt. Ja, das ist die Absurdität unseres Gesetzes, um das nochmal zu erklären. Ja. Du nimmst dieses Medikament ein. Und in dem Moment muss derjenige, der dir das gereicht hat, muss sofort den Arzt anrufen und letztendlich dafür sorgen, dass du den Magen wieder ausgepumpt bekommst. Und das ist das Absurde an der Situation. Nein. Ich denke, das ist wie in der Schweiz auch. Die werden dann den Raum verlassen. Was musst du dafür zahlen? Sagen wir mal, ich möchte damit nicht jetzt so ganz offen umgehen. Doch, das ist interessant. Das finde ich sehr, sehr wichtig, Gudrun. Wenn es möglich ist, sag es uns. Also, die sind mir sehr, sehr entgegengekommen. Ich hatte kein Geld oder ich habe meine kleine Rente. Und die Kosten sind genauso wie in den anderen Vereinen, wenn du jetzt sofort Sterbehilfe haben willst oder in ein paar Monaten und so, das staffelt sich, ne? So, und nun kam ja mein Zustand, es ist bei mir akut, ich weiß nicht, wie lange ich lebe, ob ich noch 2-3 Jahre lebe, hat auch was mit der eigenen Psyche zu tun, wie weit man das verlängern kann, und oder ob das in ein paar Wochen ist, und ich hatte etwas Geld angespart und habe insgesamt 1.500 Euro bezahlt. Und damit wäre die Sache dann erledigt? Und damit ist für mich die Sache erledigt, ja. Weil ich nichts habe und meine Rente nicht ausreicht. Also müsste ich sehr, sehr sparsam leben und die ziehen dir nicht das Letzte aus der Tasche. Ich kann immer noch gut leben und kann mir alles leisten. Was bedeutet das für dich, dass du quasi diese Sache jetzt so geregelt hast? Unheimlich viel. Von dem Augenblick, wo das Psychologengespräch vorbei war, ich hatte vorher unheimlich Spannung. Immer hoffentlich passiert dir nichts. Hoffentlich musst du nicht irgendwie ins Krankenhaus, weil alles nicht hilft. Jetzt muss ich dazu sagen, ich habe einen super Hausarzt dabei. Der ist eingeweiht? Nein, der ist, was ich vorhabe, nicht eingeweiht. Aber in meine Krankheit und ich bekomme von ihm, werde super versorgt mit Morphium und alles, was ich brauche. Und ich sollte eigentlich letztes Jahr schon gar nicht mehr auf Erden sein. Ich könnte mir vorstellen, dass es insofern auch eine Erleichterung ist, dass man weiß, dass man das selbst in der Hand hat. Aber wie? Und wenn man einfach nicht mehr kann und nicht mehr will, dass man sagt, jetzt erlöst mich und schenkt mir den Tod. Ja, und genau das ist das, Domian. Das kann ich gut verstehen. Und seitdem ich dieses grüne Licht habe, immer, ich fühle mich, als wenn ich gar keine Krankheit, ich bin schmerzfrei, ich halte mich selber schmerzfrei, weil ich aber auch sehr gut und sehr feinfühlig mit allen Medikamenten umgehe. Ja. Gudrun, jetzt muss ich leider abbrechen, weil die Sendung gerade vorbei ist. Ich bin sehr froh, dass wir noch haben reden können. Und ich finde, das ist eine gute Entscheidung, die du getroffen hast. Und wünsche dir noch schöne Monate oder Jahre an guter Lebensqualität. Danke, nur den Verein gibt's, ne? Alles klar, tschüss. Okay, ciao. Danke, in der Technik heute Nacht, Daniel Paulmann. Ich wünsche euch ein tolles, langes Wochenende. Und wir sind wieder da in der Nacht vom Montag auf Dienstag mit einer freien Themennacht. Bis dahin, schlaft gut. Tschüss.